Text 21. Frigga Haug, feministisch-marxistische Soziologin, die die Auseinandersetzungen im Spannungsfeld zwischen Frauenbewegung und marxistischer Linker in den letzten Jahrzehnten mit wesentlichen Beiträgen bereicherte, referierte Ende Oktober 2001 in Wien. Im Rahmen eines von der KPÖ im Wiener Kulturzentrum Siebenstern organisierten Seminars mit dem Titel »Globale Umbrüche und Geschlechterverhältnisse – Theorie und Praxis der Linken und feministischer Standpunkt« sprach Haug im ersten Teil ihres Referats über die aus ihrer Sicht wesentlichen Brüche zwischen neuer Frauenbewegung und traditioneller Linke sowie die Entwicklung des Feminismus in den Kämpfen von den 70er Jahren bis heute. Weiters brachte sie die notwendige Verknüpfung feministischer und marxistischer Theoriebildung für eine Theorie der Geschlechterverhältnisse zur Sprache sowie die dabei auf das Marx'sche Werk anzuwendende Methode der symptomalen Lektüre. Arbeitstitel des Seminars war ein Zitat von Ingrid Kurz-Scherf: Eine Politik ist feministisch oder sie ist nicht links. Als ein Dunkel wieder lag auf Erden und es schien wie unabänderlich, dass es müsse immer dunkler werden, sprach ein Mann: Die Welt verändert sich. Getrost, es muss das Dunkel weichen und ein Licht scheint wieder dir und mir, wenn einander wir die Hände reichen. Denn die Welt verbinden wir. Wenige sind hier so alt, dass sie sich erinnern, dass die erste Reaktion der Arbeiterbewegung und ihrer Organisationen, also Gewerkschaft, SPD, DKP und was es sonst noch an Möglichkeiten gab, auf die Frauenbewegung außerordentlich feindselig war. Die allgemeine Losung war, das ist eigentlich eine bürgerliche, oder kleinbürgerliche ist noch schlimmer als bürgerlich, eine kleinbürgerliche Mittelstandsbewegung. Und infolgedessen schwächt sie den gemeinsamen Kampf und ist zu bekämpfen. Man kann das im Nachhinein nicht sehr gut definitiv sagen, aber nach meiner Erfahrung ist es so, dass diese Art sozusagen der gesellschaftlich bewegten Menschen auf die gerade sich herausbildenden Frauenstimmen zu reagieren, entschieden dazu beigetragen hat, dass mindestens in Deutschland die Frauenbewegung sich total von der sozialistischen Bewegung abgewandt hat. Und das hat bedeutet, dass gerade wo sich herausbildete der Gedanke, Kapitalismus und Patriarchat hängen irgendwie zusammen, die Frauenbewegung hingezogen wurde, zu denken, nein, das ist falsch, nur das Patriarchat ist das, was wir bekämpfen wollen und was Herrschaft ausübt und Kapitalismus vergessen haben, sodass die autonome Frauenbewegung eigentlich ohne einen gesellschaftstheoretischen oder sozialistischen Bezug voranschritt. Das zeigt sich auch gleich in der ersten Phase der Auseinandersetzung mit Marxismus, war eine feindselige Phase der Frauen. Da erschienen Bücher wie Mann Marx oder Engels und Bebel als Märchenonkel der Frauenfrage. Das waren, wie man schon an den Titeln hörte, Verabschiedungstexte, die wie ein Sakrileg in die Runde schien. Ich weiß noch, an dem Tag, als ich ins Psychologische Institut kam und da hieß es, hast du es schon gesehen? Und hier ist folgendes Buch erschienen. Das war gleichzeitig ein Schreck und gleichzeitig eine Art von Befreiung, aber auf jeden Fall war es gegen die Verbindung zum Marxismus. Ich habe nach einiger Zeit dann versucht, in die Frauenbewegung, in der ich von Anfang an war, ein Stück Marxismus hineinzubringen. Das war das Schlimmste, was ich je getan habe, das Bekannteste, was ich getan habe und das Nachhaltigste. Die Vorgeschichte ist diese: Damals, also zu Beginn der Frauenbewegung, gab es immer größer werdende Versammlungen, 1000 Frauen, 2000 Frauen in riesigen Räumen, wo eine nach der anderen nach vorne trat, so ähnlich wie so im Russell-Tribunal oder so ein allgemeines Coming-out und sagte, ich werde von meinem Mann geschlagen, geprügelt, mein Vater hat mich frühzeitig vergewaltigt. Kurz, es wurde eine Geschichte nach der anderen größten Elends und größter Gewalt von Seiten der Männer auf Frauen aufgedeckt. Und ich dachte, das ist eine ganz furchtbare Politik. Es war so eine Art Lynchstimmung im Raum und eine sehr verbindende Lynchstimmung im Raum. Ich dachte, das führt doch zur Verzweiflung und führt gar nicht zum aufrechten Gang oder zu kämpferischer Haltung. Ich muss jetzt etwas tun. Und da habe ich einen ganz winzigen Text geschrieben, der hieß Frauen, Opfer oder Täter. Winzig klein, 7 Seiten lang. Und der ist das berühmteste, was ich je gemacht habe. Der wurde in 11 Sprachen übersetzt und 15 Jahre lang hat eine wirklich heftige, feindselige, kämpferische Auseinandersetzung um diesen Text gedauert. Von mir ist ganz einfach, ich kann das in 2 Sätzen sagen. Die Idee war, Marx-Feuerbach-Thesen kann man doch wunderbar auf die Frauenfrage anwenden. Ich als Marxistin kann das schön auseinanderfalten. Da drin gibt es zwei Sätze. Das menschliche Wesen ist nicht ein dem Einzelnen innewohnendes Abstraktum, sondern das Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse. Das heißt übersetzt, die Menschen sind das, was sie in der Gesellschaft vorfinden und sich aneignen. Und ein anderer Satz von Marx, die Menschen machen ihre Geschichte nicht aus freien Stücken, aber sie machen sie selbst. Und da dachte ich, dass, wenn das allgemein richtig ist, ist das auch richtig für Frauen. Also müssen wir einen Weg gehen, in dem wir herausfinden, wie kommt es eigentlich, dass Frauen sich nicht gegen unterdrückerische Strukturen die ganze Zeit schon wehren. Wo stimmen sie zu, wo willigen sie ein, wo produzieren sie ihre eigene Unterdrückung mit? Und das endet dann mit dem furchtbaren Satz, auch sich opfern ist eine Tat. Und endet natürlich mit der Gesamtlosung. Nur wenn wir annehmen, dass Frauen ihre eigene Unterdrückung produzieren, können wir darüber nachdenken, wie sie das ändern können. Wenn das von außen aufgedrückt ist, wenn das Männer machen oder Kapital oder sonst wer, dann werden sie keine politischen Akteure. Sie müssen von Anfang an Akteure sein, um auch Politik machen zu können. Die autonome Frauenbewegung hat diesen Text zur Kenntnis genommen und weiter nichts dazu gesagt. Die Organisationen der Arbeiterbewegung, allen voran die DKP, aber auch die Gewerkschaften, auch die SPD, haben eine ziemlich genau 15-jährige Kampagne gegen den Text geführt. Das war ziemlich vernichtend und zersetzend, weil alle meine Freunde in diesen Kreisen wandten sich von mir ab und stießen mich in diese kleinbürgerliche Frauenbewegung. Und für mich konkret war das schlimm, weil ich zu der Zeit schon an der Universität lehrte und damals waren die Universitäten mindestens meine in Hamburg in den Händen des MSB Spartacus. Das heißt, die machten Studienberatung für die neu kommenden Studenten und die haben diese Studenten an mir vorbeigeleitet. Woanders hin und ich hatte plötzlich von einem Tag auf den anderen keine Studenten mehr und kriegte dann so nach und nach diese chaotischen Gruppen, die nicht wirklich lernen und arbeiten wollten, sondern ein Happening mit mir machen und ähnliches. Das hat etwa 4 Jahre gedauert, bis ich das überwunden habe, aber nur ein halbes Jahr, bis ich die Gesamtsituation auf eine trotzige Weise rezipiert habe. Ich war erst erschrocken. Ich dachte, die haben ein richtiges Tribunal mit mir gemacht. Einer nach dem anderen stand auf und sagte, wir sagen, dass du gegen folgende Gebote alle verstoßen hast und ich wurde exkommuniziert, ohne Mitglied zu sein, aber ausgeschlossen. Aber der eigentliche Gedanke, der mir nach einem halben Jahr gekommen ist, sie hatten Recht, so vorzugehen. Bis dahin habe ich gedacht, ich bin ungerecht behandelt und sie haben es nicht verstanden oder ich muss es noch deutlicher machen. Aber nach einem halben Jahr war mir klar, es war genau richtig, was sie getan haben, weil nämlich ich mit dieser Vorstellung, dass die Frauen, wenn sie sich nicht selbst befreien, nach Peter Weiß, dann bleibt es für sie ohne Folgen. So heißt das bei Peter Weiß, wenn wir uns nicht selbst befreien, bleibt es für uns ohne Folgen. Das war ja ein Aufruf an eine ganz andere Art von Politik, nämlich Politik von unten. Sie selber sollten es machen und niemand sollte stellvertretend für sie ihre Befreiung in die Hände nehmen. Damals gab es schon Frauengruppen, zum Beispiel im IMSF, in der DKP, die waren alle von Männern geleitet, wie bei euch der Familienminister oder Frauenminister ein Mann ist. Und die fanden gar nichts dabei, weil sie hatten auf ihre Plakate geschrieben, nicht war die Frauenbefreiung, erst befreien wir uns vom Kapitalismus, dann befreien wir die Frauen, sodass die Frage, dass Frauen als Akteure da drin vorkommen und selber etwas tun, eine Absage an Stellvertreterpolitik ist, was natürlich diese Organisation wirklich treffen musste und zeigte, dass ich auf einem anderen Dampfer war. So war es. Das habe ich also nach einem halben Jahr eingesehen und bin auf diesem Dampfer geblieben und habe dieses Opfer-Täter-Ding als eine Art Gründungsmanifest für Erinnerungsarbeit genommen und von da ab das zweiterfolgreichste aus meinem Leben gemacht, nämlich Erinnerungsarbeitsgruppen über die ganze Welt. Das gibt es in Kanada, in den USA, in Australien, überall. Das ist immer wieder der Versuch, nun diese Einsichten aus der Politik auf die Wissenschaft ebenfalls umzusetzen und die vergessenen Frauen in den Sozialisationstheorien durch eigene Forschung nachzutragen, indem ganz einfach behauptet wird, wenn jemand weiß, wie wir die Menschen geworden sind, die wir heute sind, dann sind wir das. Wir sind die Experten unserer eigenen Gesellschaftsaneignung, unserer eigenen Sozialisation. Folgedessen können wir diese Arbeit nur selber machen. Niemand kann das wissen. Das ist ein ungeheures empirisches Feld, wir selbst. Das kann jeder auf der Stelle machen. Und es ist so allgemein, wie Frauen in diesen gesellschaftlichen Strukturen werden, dass man relativ schnell zu klaren theoretischen Aussagen kommt. Insofern war das ganz gut. Und ihr seht schon, dass beide Eingriffe von mir, die ich als marxistische Eingriffe bis heute verstehe, sich so auf sozialpsychologischem Gebiet bewegen. In den 1980er Jahren werden innerhalb der Frauenforschung Überlegungen aufgenommen, welche die Form der Familienarbeit mit einer Analyse gesellschaftlicher Verhältnisse verbinden. Die allgemeine Diskussion entzündet sich im Feminismus an der Frage der vergessenen Hausarbeit in der marxischen Werttheorie. In der lange Jahre anhaltenden Auseinandersetzung wurde mit dem berechtigten Protest gegen die Missachtung häuslicher Arbeit durch ihre umstandslose Einschreibung in eine Art Gleichwertigkeit zur Lohnarbeit fast alles aufgegeben, wofür die Frauenbewegung zu kämpfen begonnen hatte. Kritik an der Familienform, an der geschlechtlichen Arbeitsteilung, an der entfremdeten Form der Lohnarbeit und am Kapitalismus. Die konservative Übernahme der Forderung nach bezahlter Hausarbeit macht deutlich, dass Formen der Entlohnung durchaus mit traditionellen Geschlechterrollen korrespondieren. Die zentrale Perspektive der marxischen Analyse, die Haug im Begriff der Produktionsverhältnisse erkennt, wird in ihrer Theoriebildung um Formen der Geschlechterverhältnisse als Reh- und Produktionsverhältnisse wesentlich erweitert. Auf jeden Fall hat diese Debatte dazu geführt, innerhalb der Gesamtdiskussion in der marxistischen Frauenbewegung auf eine interessante Weise die Diskussion zu lockern, nämlich Herrschaft nicht mehr einfach und von oben zu denken, sondern mehrfach und netzförmig. Also zunächst zweiköpfig, Kapitalismus und Patriarchat, und dann irgendwie miteinander verquickt und sich wechselseitig unterstützend, sodass das Denken von Herrschaft auf diese Weise enorm gebessert wurde aus diesem praktischen Anlass. Aber ihr hört an diesen ganzen Formulierungen und Gedankengängen schon, auch dieses hatte mit der sich schnell verbreitenden Frauenbewegung wenig Zusammenhang. Die konnten damit nicht so viel anfangen, weil die zentralen Punkte in der sich ausbreitenden Frauenbewegung waren Gewalt, Sexualität und Patriarchat eben. Die letzte Stufe, die hineinkommt, ist praktisch schon wieder eine Kompromissgestalt. Das ist die Auseinandersetzung um die Quote. Das ist auch eine sehr merkwürdige Sache. Wie fast alles, was Feminismus und Marxismus angeht, außerordentlich merkwürdig ist. Weil es gleichzeitig außerordentlich selbstverständlich und banal ist. Das ist doch irgendwie klar. Die Frauenbewegung fing an mit der Frage, wir wollen die Hälfte des Himmels. Und dann fanden wir uns noch bescheiden, weil schließlich sind Frauen 54%. Und wenn wir nur die Hälfte wollen, ist das schon Nachlass. Ne? Wir müssen etwas mehr haben. Aber gut, die Hälfte würde ausreichen. Und das ist irgendwie so eine selbstverständliche Sache. Das verstößt ja sogar gegen das Grundgesetz, wenn man das nicht denkt, dass Frauen in allen Punkten gleich und gleichberechtigt und gleichmäßig und gleiche Stellungen und gleich partizipieren und so. Und gleichzeitig tritt diese Forderung auf eine unbegreifbare Weise auf der Stelle. Das heißt, es bewegt sich so gut wie nichts auf diesem Punkt. Man kann machen, was man will, man kann es fordern, Demos machen und Frauenbeauftragte einsetzen und alles verfolgen und Texte dazu schreiben, noch und noch, es funktioniert nicht. Und ich habe an der Stelle etwas gemacht, was ich immer noch sehr schön finde und euch allen empfehle. Ich habe die Abwehrkämpfe gegen die Quote, also die Kämpfe der Quotengegner und wie sie sich äußern, studiert, lang und anhaltend. Und zwar insbesondere in den besonders reaktionär konservativen Kreisen, also die Frankfurter Allgemeine Zeitung und ähnliches, ist außerordentlich aufschlussreich. Viel, viel interessanter als die Linken zu lesen, die denn nur diese Grundtöne der Überzeugung haben, dass es richtig wäre. Und dann, wenn ausgewählt wird, ist es doch wieder ein Mann, selbst in den linken Kreisen überall, nicht wahr? Und man kriegt nicht raus, wieso, die waren eben nicht so gut. Oder du musst doch zugeben, sagt denn mein Mann zu mir, dass die Frauentexte auch wirklich ziemlich schlecht sind im Verhältnis. Oder so, ne? Das ist uninteressant zu studieren, aber die Rechten sind fantastisch. Und darin nämlich, wenn man das studiert, die sprechen ganz anders. Darin kann man entschlüsseln, wie diese Gesellschaft aufgebaut und zusammengesetzt ist. Man kommt fast auf alles. Man sieht nämlich im Abwehrkampf dagegen zunächst, auf welchen Ebenen die Quote, also die Gleichberechtigung der Frauen, gegen das System verstößt und wo man kämpfen muss. Und sie kämpfen auf der symbolischen Ebene, also Sprachregelungen und ähnliches. Sie kämpfen auf der ökonomischen, also Frauen leisten noch nicht wirklich was. Auf Kosten-Nutzen-Ebene dann entsprechend, auf Marktebene. Sie kämpfen auf der Ebene des Politischen. Also es ist eine Frage von Demokratie und Stellvertreterpolitik. Das hatten wir am Anfang mit Opfer-Täter. Überall wird es ausgefochten. Und im Kern geht es eigentlich darum, dass diese heutige Marktgesellschaft mit ihrer staatlichen Abstützung diese Ungleichverteilung von Frauen und Männern braucht. Die Quote, kann man daraus entziffern, ist systemwidrig. Das System läuft nicht, wenn man die Plätze gleichmäßig verteilt. Das konnte man damals, als ich diese Untersuchungen machte, ganz besonders gut studieren, weil das war nach 89 und gerade hatten wir die ganze wunderbare DDR uns einverleibt und in den Texten, dass das 40 Jahre Misswirtschaft war und dass die nie was geleistet haben, ihr erinnert euch, ne? Jetzt kann man uns eigentlich gar nicht zumuten, diese Art von Misswirtschaft in unsere Wirtschaft zu übernehmen, kamen dann immer die Punkte heraus, an denen sie sich so schlecht verhalten hatten. Zum Beispiel, sie haben Rentner noch auf der Lohnliste gehabt und in den Betrieben. Sie haben Leute, die einsam zu Hause waren und Alkoholiker waren, ebenfalls in den Betrieben geduldet. Sie haben Kindergärten für die ganze Umgebung an den Betrieb gebunden und ebenso Gesundheitsnetze und lauter solche lustigen Sachen. Und man kann daraus leicht entziffern, dass diese Gesellschaft auf einer Art von Arbeitsteilung basiert, wo alle die Tätigkeiten, die man nicht wirklich am Markt günstig verkaufen kann, das sieht man an dieser DDR-Einverleibung, die man also nicht nach Profitgesichtspunkten regeln kann, dass die ausgegrenzt werden und an irgendjemand gegeben werden, der ungleich ist, der nicht nach den gleichen Gesetzen produziert, Frauen zum Beispiel, das sind ja ungleiche Gesellschaftsmitglieder, das ist die Achse, um die sich diese Arbeitsteilung dreht. Und formulieren kann man das als, das ist die Ökonomie der Zeit, nach der diese Produktionsweise geregelt ist. Also alles, was nicht beschleunigbar ist, nicht automatisierbar ist, nicht rationalisierbar ist und was also nicht genügend Profit abwirft, und wenn man es durch Produktivkrafterhöhung erledigt, kann eben dann nicht marktförmig erledigt werden. Da braucht es irgendjemand anders, der das tut oder die Sache geht ein. Und gesellschaftlich erstrebenswert und gesellschaftlich regulierend oder als dominante Wirtschaftsweise tritt dann das auf, was rationalisierbar, einsparbar, produktivkrafterhöhend, profitlich ist. Und nebensächlich und untergeordnet sind alle Produktionen, deren Zeit Ausdehnung nicht verkürzt werden kann. Bei Marx war die Idee, die Ökonomie der Zeit ist deswegen notwendig oder ist deswegen ein bejahenswerter Faktor der Gesellschaftsentwicklung, weil es erlaubt, die notwendige Arbeit etwas zurückzudrängen, sodass genügend Zeit bleibt, nach und nach innerhalb der gesellschaftlichen Entwicklung, für wunderbare Selbstentfaltungsmöglichkeiten, Kultur, menschliche Wesenskräfte entfalten, alle können schreiben, tanzen, singen, Theater spielen und sich eben als Menschen betätigen. In dieser Form aber kapitalistisch organisiert wurde dann Ökonomie der Zeit praktisch eine Spaltung der Gesellschaft in nicht Zeit für menschliche Entwicklung, sondern Ökonomie der Zeit wird eingesetzt, damit die Profite erhöhen auf der einen Seite und die alles, was dem nicht gehorcht, abgelenkt wird auf irgendwie ungeregelt andere. Dieses muss man natürlich auf allen Ebenen absichern, symbolisch, ökonomisch, politisch und so weiter. Das könnt ihr alles lesen, wenn ihr die Quotengegner lest, denn vielleicht kann man sagen, das Fazit aus diesen Abwehrkämpfen, die unverschämt gefochten wurden, das Fazit aus denen ist, das kann doch gar nicht sein, dass wir Frauen auf die Arbeitsplätze lassen, auf denen bisher weitgehend oder ausschließlich Männer sind. Nicht nur, weil dann die Arbeitskämpfe ungeheuer verschärft werden, das heißt, bei einer wachsenden Arbeitslosigkeit wird die Arbeitslosigkeit für Männer dann auch schärfer, das ist es nicht allein, sondern die Frauen kommen ja nicht aus dem Niemandsland. Und dort, wo sie weggehen, fehlen sie im Anschluss. Und das würde bedeuten, die Gesellschaft wird inhuman. Und das bedeutet, die Quote ist ein politisches Mittel, die Gesellschaft zu inhumanisieren. Das ist jetzt nicht von mir, das ist jetzt aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung kondensiert. Und recht haben sie. Das ist eine völlig glasklare Analyse. This is a man's world. This is a man's world. But it wouldn't be nothing. Nothing. Without a woman or a girl. You see, man made the car. Take us over the road. Man made the trains to carry the heavy load. Man made the electric lights to take us out of the dark. Man made the boat on the water like Noah made the ark. This is a man's world, and it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. Man thinks about a little baby girl and a baby boy. Them happy, 'cause man made them toys. And after man makes them everything he can, you know, if man makes money to buy from another man, this is a man's world, and it wouldn't be nothing. Nothing without a woman or a girl. He's lost in the wilderness. He's lost in bitterness. He's lost in the wilderness. He's lost in bitterness. In der Folge erläuterte Frigga Haug einige der Schwierigkeiten, die es in der redaktionellen Arbeit am historisch-kritischen Wörterbuch des Marxismus gibt. Auch bei diesem marxistischen Großprojekt ist es nach wie vor schwer, frauenspezifische und feministische Aspekte in die Edition aufzunehmen. Als einzige Frau in der Redaktion fiele die Verantwortung immer wieder auf sie zurück. Innerhalb dieser von über 800 Mitarbeiterinnen erstellten Bibliothek des Marxismus zu gewährleisten, dass nicht der männliche Zugang, teils der Mitarbeiter, teils der zu behandelnden Theorien, die Abhandlung von Themen dominiert, sondern frauenspezifische und die Geschlechterverhältnisse berücksichtigende Erkenntnisse Eingang finden. Auch aus der Erfahrung der Mitarbeiter an diesem Mammutprojekt hat sich für Frigga Haug die Notwendigkeit aufgetan, in ihrer marxistischen Theoriearbeit für mehr zu sorgen als die Integration fehlender feministischer Erkenntnisse. Infolgedessen dachte ich, wir müssen die Sache anders lösen. Wir müssen in den wirklichen Kern des Marxismus den Feminismus einschreiben. Und das ist nicht das Wertgesetz, denn das ist von Smith und gar nicht von Marx. Und das ist auch nicht die Arbeit. Auch dieses könnten wir schon bei Ricardo und so weiter nachlesen, sondern von Marx ist der Begriff Produktionsverhältnisse. Das ist der zentrale Begriff, ist von ihm geschöpft, ist das Zentrum, wie die Menschen, das findet ihr schon in den ganz, in der ersten ökonomischen Schrift von Marx, in den Manuskripten 44, dann in der deutschen Ideologie und im Kapital selbstverständlich und immer weiter. Das ist der Gedanke, wie die Menschen ihr Leben produzieren, ist das Zentral, die zentrale Achse, um die sich all meine Analysen drehen. Und sie tun das zugleich, so geht es bei Marx los und bei Marx und Engels dann auch, sie tun das zugleich auf doppelte Weise. Sie produzieren ihr eigenes Leben, ihr eigenes und das Fremde in der Zeugung, Fortpflanzung, das eigene, indem sie sich als Menschen reproduzieren, und dazu müssen sie Lebensmittel produzieren. So haben wir von Anfang an zwei Weisen der Produktion, und aus der einen kommen Menschen heraus und aus der anderen kommen die Lebensmittel heraus, die für diese Menschen gebraucht werden. Ich lese euch das mal in Marx-Zitat vor, weil ich darauf nämlich den Eingriff in den Marxismus baue. Bei Marx heißt es so: Unter den Momenten, die von Anbeginn der Geschichte an zugleich existiert haben, fungiert, dass die Menschen, die ihr eigenes Leben täglich neu machen, anfangen, andere Menschen zu machen, sich fortzupflanzen. Diese Familie, die im Anfang das einzige soziale Verhältnis ist, wird späterhin, wo die vermehrten Bedürfnisse neue gesellschaftliche Verhältnisse und die vermehrte Menschenzahl neue Bedürfnisse erzeugen, zu einem untergeordneten Verhältnis, und von Anfang an gilt, die Produktion des Lebens, sowohl des eigenen in der Arbeit wie des Fremden in der Zeugung, erscheint nun schon zugleich als ein doppeltes Verhältnis, also beides. Einerseits als natürliches, andererseits als gesellschaftliches Verhältnis. Gesellschaftlich in dem Sinne, als hierunter das Zusammenwirken mehrerer Individuen verstanden wird. Hieraus geht hervor, Marx weiter, dass eine bestimmte Produktionsweise oder industrielle Stufe stets mit einer bestimmten Weise des Zusammenwirkens oder gesellschaftlichen Stufe vereinigt ist, also die Geschichte der Menschheit stets im Zusammenhang mit der Geschichte der Industrie und des Austausches studiert und bearbeitet werden muss, und schon an der Stelle vergisst er zu sagen, dass also die Industrie, Geschichte der Industrie und des Austausches immer mit der Geschichte des natürlich-gesellschaftlichen Verhältnisses der Organisation der Fortpflanzung nämlich zusammen studiert werden muss. Tous là, et qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir là, et ils sont venus, et ils sont tous là, même sous-dessous d'Italie, et même Jodio, le fils maudit, avec le présent plein de bras. Tous les enfants du temps s'élancent à tout doulis. Et sur les carreaux, mais le jour n'a pas d'importance, c'est un peu le dernier cadeau à la maman. On la réchauffe de baiser, on lui remonte ses oreilles, elle va mourir la maman. Santa Maria, plein de grâce, dans la statue et sur la place, bien sûr, Louis tendait le bras, en Louis chantant Ave Maria, Ave Maria. Y a tant de mots, de souvenirs, où tout est toi, toi, l'homme. Y'a ton de l'âme et du sourire à travers toi, toi, l'âme, maman. Von diesem Ausgangspunkt ausgehend habe ich, also das ist jetzt in Band 5 drin, einen riesigen Artikel geschrieben, der heißt Geschlechterverhältnisse, Plural, und der tut als zentrale These etwas, er verhandelt Gesellschaftsverhältnisse als Produktionsverhältnisse. Das ist der, bestimmt wird das erbitterte Kämpfe auf sich ziehen, aber das macht mir zurzeit nicht mehr so viel. Das ist also der zentrale Gedanke, und ich begründe das mit Marx. Ich schreibe das kritisch aus Marx und Engels heraus und gehe dann durch die gesamte Geschichte, einschließlich der Geschichte der feministischen Diskussion heute, und prüfe, wie sie damit umgegangen sind. Diese Bewegung, dieser Zug, Geschlechterverhältnisse als Produktionsverhältnisse zu betrachten, gibt uns die Möglichkeit, die Akteure beständig in Bewegung zu sehen, also zum Beispiel diese modernen Fragen, aber die Geschlechter sind doch nichts Festes, sondern sind konstruiert, und gehst du hier nicht essentialistisch von einem Begriff von Geschlecht und so weiter aus, sofort auszuhebeln, denn natürlich, wenn man die Geschlechterverhältnisse als Produktionsverhältnisse betrachtet, ist die Konstruktion dessen, was als natürlich gilt, was also dann Geschlechter sein sollen, einbezogen in diese Frage. Natürlich ist einbezogen, wie auf den Ebenen von Moral, Ideologie, Symbolen diese Fragen abgestützt und abgesichert werden, wie sie organisiert werden, wie die Bereiche Produktion des Lebens und des eigenen und Fremden und Produktion der Lebensmittel zueinander organisiert werden in den verschiedenen historischen Epochen. Das gibt eine unglaublich spannende Nachforschung oder Umschreibung der gesamten Geschichte, weil diese zentrale Achse so gut wie immer vergessen ist. Das ist insbesondere interessant, wenn ihr so ernsthafte Theoretiker wie Marx anseht. Der hat das ganz, ganz, ganz witzig gemacht. Er beginnt also mit diesen bombastischen Sätzen. Dann sagt er, wir müssen immer die Geschlechter in ihren sozialen Verhältnissen ansehen. Das sind schöne, markige Ausgangspunkte, und es ist schon von vornherein gegen diese heutigen feministisch gängigen Formulierungen gerichtet, die nämlich die Geschlechterverhältnisse in den Singular nehmen. Das Geschlechterverhältnis, ein Begriff, der einem sofort Magenschmerzen macht, Zahnschmerzen, weil man nämlich jetzt nicht mehr über Praxen nachdenkt, das Geschlechterverhältnis, sondern über einen Proporz. Oder, ne, wie viel ist A zu B? Oder man denkt als zweites darüber nach, wie sind die Beziehungen zwischen den Männern und den Frauen? Also zieht es auf diese interpersonelle Ebene. Und sie meinen immer, wenn ihr das nachlest, wird ihr feststellen, sie meinen immer das Verhältnis von Mann zu Frau. Und ist es aggressiv, gewalttätig und sonst was als Geschlechterverhältnis. Aber wie die Menschen als Geschlechter konstruiert sind und welche Praxen sie zueinander eingehen, bedeutet doch zum Beispiel auch, dass man Sachen, wo gar nicht Männer und Frauen auftauchen, unter der Frage Geschlechterverhältnisse ansieht. Krieg zum Beispiel oder Leistung. Das kann man doch unter dieser Frage nur dann untersuchen, wenn man die vielfältigen Praxen der Menschen in der Organisation ihres Lebens zueinander ins Verhältnis setzt. Bitter earth, well, what fruit it bears, what good is love, that no one shares. And if my life is like the dust, ooh, that hides the glow of a rose, what good am I? Heaven only knows. Love, this this bit of earth. Yes, can be so cold. Today you're young. Too soon you're old. But while a voice within me cries, I'm sure someone may answer my call. And this bitter earth, ooh, may not, oh, be so bitter after all. Aber was war denn mit Marx? Wieso hat er denn dieses nicht grundlegend weitergeschrieben? Mal abgesehen davon, dass wir sagen, gut, damals waren die noch nicht so weit. Aber es hätte ihm auffallen müssen, es ist ihm so viel aufgefallen, es hätte ihm auffallen müssen nach dem Eingangsstatement, dass er jetzt die Frage mit untersuchen muss. Er hat diesen kleinen Satz, das wird an den Rand gedrängt. Und jetzt geht er ins Zentrum und untersucht Kapitalismus, das wisst ihr, Kapital, drei Bände. Und jetzt kommt die Analyse. Und da gibt es ganz, ganz wunderbare Merkwürdigkeiten darinnen, wenn ihr mal versucht, das symptomal zu lesen. Symptomal soll heißen, ihr geht mit Althusser heran und sagt, wenn es muss doch etwas, was drin sein müsste, aber nicht drin ist, muss doch eine bestimmte Leerstelle produzieren oder einen Widerspruch oder muss wie eine Störsendung durch den Text gehen. Und genau so ist es. Der Althusser hat das entwickelt in Lire le Capital an der Frage, wie kommt es eigentlich, dass der Marx aus Smith den Wert genommen hat, wenn er doch gar nicht da drin war. Und zwar hat er das so gemacht, wie jetzt ich das mache mit Marx in Bezug auf die Geschlechterverhältnisse. Ich gucke, wo sind denn die Störsendungen? Und zum Beispiel beginnt es so gleich im Anfang. Da schreiben sowohl Marx als auch Engels, schreiben sorgfältig auf, wie die Geschlechterzusammensetzung, also Singular jetzt, das Geschlechterverhältnis oder der Proporz, in den ersten Industriebetrieben sind. Und das ist ungeheuer auffällig, wenn ihr das euch anseht. Sechsstellige Zahlen immer und eine an der anderen. Also in Staffordshire sind irgendwie 133.428 Männer auf 623.713 Frauen. In so und so sind sie so und so. Und es geht durch ganz lang, ganz lang. Und ihr fragt euch, was machen sie denn da? Warum schreiben sie das auf? Und Engels fasst es dann zusammen und sagt, zu Beginn der Industrialisierung waren in der englischen Industrie zwei Drittel des Proletariats weiblich. Das verwirrt sie. Und sie kommen dann zu dem Ergebnis, das liegt daran, weil die Frauen die Männer verdrängt haben. Diese Verwirrung heißt natürlich, sie haben angenommen, dass das Proletariat männlich ist, als solches. Und dieser Gedanke von ihnen, der sich nicht zum Gedanken formiert hat, ist an und für sich ein richtiger Gedanke. Aber sie haben es nicht expliziert und nicht richtig durchgearbeitet. Sie hätten darauf kommen können, dass der Kapitalismus eine Produktionsweise ist, die einen männlichen Lohnarbeiter braucht, der eine Hausfrau hat, die für seine Reproduktion sorgt und für die Reproduktion der wahre Arbeitskraft. Wenn das nicht passiert, wie das im Anfang der Industriegeschichte war, führt das zur Zerstörung der natürlichen Grundlagen der Produktion, sprich zur Zerstörung der Arbeiterklasse als Ganzer. Und dem widmen sich dann Marx und Engels, Engels besonders in Lage der arbeitenden Klasse, wie schrecklich das war, dass diese Frauen alle in den Betrieben waren, wie sie den Kindern Opiate gegeben haben, die Kindersterblichkeit wuchs und wuchs, die Kinder wurden ebenfalls früh in die Industriebetriebe geholt, die mittlere Größe, das notieren Sie alles, die mittlere Größe der zu rekrutierenden Soldaten wurde so klein, dass sie das Mittelmaß heruntersetzen mussten, einfach weil die Arbeiterklasse so furchtbar arm dran war, weil sie nicht daran gedacht haben, dass das Proletariat tatsächlich männlich sein muss. Sie hätten das explizieren müssen. Das ist der eine Punkt, wo man diese Störsendung sieht, das hätte uns viel Arbeit gespart, wenn sie gleich und viele Irrwege, wenn sie gleich darauf gekommen wären, dass das so ist. Das nächste ist, irgendwie kommen sie da drauf, da war doch diese Reproduktion der Arbeiterklasse, also die Ersatzmänner. Und da schreibt dann Marx ganz lakonisch an eine Ecke, die Produktion der Ersatzmänner kann der Kapitalist ruhig dem Selbsterhaltungstrieb des Arbeiters überlassen. Damit schreibt er das als reine Natur ein und es wird nicht weiter untersucht und nicht überprüft und nicht befragt und infolgedessen kriegt ihr keine Ahnung davon, was Bevölkerungspolitik bedeutet und die Kämpfe um Abtreibung und Ähnliches. Die fallen ganz raus. Und in Band 2 Kapital gibt es dann einen kleinen wunderbaren Satz von Marx, der lautet etwa: Es ist klar, dass der Kapitalismus immer größere Mengen von Arbeitern braucht. Diese auf kapitalistische Weise zu produzieren, würde aber das ganze System zum Zusammenbrechen bringen. Infolgedessen müssen wir davon ausgehen, dass die Reproduktion des Kapitalismus für sich eine weitere Produktionsweise braucht, auf der sie aufsitzt. Und das ist die Familie und so weiter und so weiter. Findet ihr in Band 2 Kapital? Hey! It's hard to understand this. I feel like there's something's going on. Time we take a break and talk a while. Now you know there's people of this world who have needs like you and me. So let's bring our hearts together, 'cause you know what the problem is. The cost of living is the cost. Bei Marx und Engels in der Analyse des Kapitalismus bis hin oder vorweg zum Kommunistischen Manifest und mit dem Gedanken, die Arbeiter werden in den Widersprüchen zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen gezwungen sein, die Sache so verändernd in die Hand zu nehmen und revolutionär werden. Ein Problem darin ist, dass da sie die Geschlechterverhältnisse nicht drin haben, sie die ungeheure Verzweigtheit, praktisch das reaktionär-konservative, was in diesen Familien von den Geschlechtern gelebt wird, übersehen. Es tritt bei ihnen nicht auf, sodass sie zum Beispiel besonders Engels immer noch die Idee hatten, die dann in der DDR und UdSSR nicht so stark, aber in der DDR versucht wurde, wenn die Frauen nur erwerbstätig sind, wenn wir sie einbeziehen, ist die Emanzipation schon vollkommen gelaufen. Das stimmt nicht, weil sie die Verzweigtheit, wo überall diese herkömmliche Produktionsweise sozusagen ihre ideologischen und historischen Verästelungen und Klebstoffe und Fesseln hat, nicht einbezogen haben. und also auch nicht die Frauen als Akteure auftreten und nicht mal auftreten als Akteure, wie das wenigstens Alexandra Kollontai gemacht hat. Die hatte diese wunderbare Idee, dass das mit dem Sozialismus nichts wird, wenn man die Frauen nicht als Akteure, die sich selbst befreien, einbezieht, und das verlangt als allererstes, dass sie aus dem Liebesgefängnis rauskommen. Die emanzipierten Frauen sind einsam, frei wie der Wind und einsam wie das Steppengras, und man muss verhindern, dass sie sich in Liebe unterwerfen. Das ist einer dieser zentralen Punkte, der ihr natürlich viel Streit eingebracht hat. Aber auch dieses, was ich mit zu dem reaktionär-konservativen zähle, wenngleich es zum Humanen auch zählt, wurde von ihnen übersehen. Die Sendung gestalteten Heidelinde Hammer und Markus Zingerle. Sowohl weitere Informationen zu Publikationen von Frigga Haug als auch zum historisch-kritischen Wörterbuch des Marxismus finden Sie am besten auf der Homepage des Argument Verlag unter www.argument.de. Probeabo der Zeitschrift Kontext 21, die nächsten 3 Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden: Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse http://kontext21.mediaweb.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.